wie Gesell, aber ohne Bündchen. Jeden Tag, da fehlt ein Stündchen. In meiner Hölle ist nur Eis, in meiner Sauna wird's nicht heiß. Hab krumme Zähne und keine Spange, hab kurze Beine, will aber lange. Ich bin der Hans, nur ohne Glück, ich renn nach vorn und flieg zurück. Bin die ärmste Sau von all dem Elend ganz verfallen. Keine Freunde, bin allein, ich bin das allerärmste Schwein. Keiner mag mich, keiner will mich, keiner hat mich richtig lieb. Alle lassen mich im Stich, das Leid der Welt, es liebt nur mich. Jedem Buch, da fehlt mir eine Seite, bei meiner Länge fehlt die Breite. Frauen wollen mit mir nur sprechen, da könnte ich kotzen oder brechen. Ich dreh in jeden Haufen rein. Jeder Taubenschiss trifft mich. Das ist scheiße, widerlich. Bin die ärmste Sau von all dem Elend ganz verfallen. Keine Freunde, bin allein. Bin das allerärmste Schwein. Keiner mag mich, keiner will mich. Keiner hat mich richtig lieb. Alle lassen mich im Stich, das Leid der Welt, es liebt nur mich. Ich bin ein Auto, aber ohne Reifen, in meinem Bauch, da gibt's nur Kneifen. Ich bin ein Wunder, aber ohne Berg, auf großem Hügel bleib ich Zwerg. Es ist geil, am Sau zu sein, das Elend der Welt hat meins zu sein. Leid zu mir, du scharfe Braut, wir beide sind komplett versaut.